Quentum novem, generalia, esse. Esse, sum, fui. Sein, Dasein, vorhanden. Essential. Sunt qui. Konjunktiv. Es gibt Leute, die. Manche. Omnis. Qui sunt. Alle Lebenden. Omnis qui sunt. Est ut. Es ist Tatsache, dass. Est quod mit Konjunktiv. Es gibt einen Grund, dass. Ita est. So ist. Mani esse. Viel wert sein. Genitivus. Genitivus proveti? Was ist das? Mihi nomen est. Ich heiße. Et mihi saluti est. Das ist mir heilsam. Omnibus odio esse. Omnibus odio esse. Von allen gehasst werden. Mania autoritate esse. Großes Ansehen genießen. Ablativ. Ab esse, ab sum, afui, ab esse, ab sum, afui, abwesend sein, fehlen, na abwesend sein, fehlen ist de esse, de sum, de fui, absens, absentis. Abwesend. Absentia. Absentia. Die Abwesenheit. Adesse. Dasein. Zugegen sein. Deesse. Deesse. Abwesend sein, fehlen. Interesse. Interesse. Das Zwischen, Dazwischensein, teilnehmen. Präsenz, präsentis. Anwesend, gegenwärtig. Präsentia, präsentia. Die Anwesenheit, die Gegenwart. The present. Presto, esse. Presto, esse. Zur Stelle sein, zugegen sein. Suppresse. Übrig sein, noch vorhanden sein. Constare. Consto. Constiti. Bestehen aus. Ah, constare ex. Bestehen aus. Extare. Übrig sein. Noch vorhanden sein. Restare. Resto. Restiti. Restare, resto, restiti. Übrig sein, noch vorhanden sein, als Rest. Restare ist als Rest und extare ist als Ganzes übrig sein. Ries. Rei, feminin, das Ding, die Sache. Wies, wies, wim, wie. Das Wesen, die Beschaffenheit. Nihil. Oder Nil. Nichts. Abgeleitet von Nihilum. Nicht ein Fäserchen. Finis.